Der gern angestellte Vergleich von Antisemitismus und Islamophobie verkennt, dass der Antisemitismus auf hysterischen Ängsten, Erfindungen, Projektionen und Neidgefühlen beruht, die Islamophobie aber nicht. Denn die Terroranschläge, die Ehrenmorde, das Wüten der Taliban, die Kinderehen in Saudi-Arabien, die Steinigungen von Ehebrecherinnen und das Aufhängen von Homosexuellen, das alles sind Realitäten. Die ausgeübte Gewalt, wie auch der maßlose und aggressive Ton, der gegenüber Kritikern mancher Erscheinungsformen des Islam angeschlagen wird, wirken einschüchternd und haben bereits schleichend Einfluss genommen auf die Offenheit des europäischen Meinungsklimas. In Deutschland arbeiten ein Heer von Integrationsbeauftragten, Islamforschern, Soziologen, Politologen, Verbandsvertretern und eine Schar von naiven Politikern Hand in Hand und intensiv an Verharmlosung, Selbsttäuschung und Problemleugnung. Mir wurde beispielsweise Rassismus vorgeworfen, als ich mich in einem Interview kritisch mit der mangelhaften Bereitschaft vieler muslimischer Migranten zur Eingliederung in Deutschland auseinandersetzte. Kritiker betrieben mit dieser Diffamierung sogar meinen Ausschluss aus der SPD, der ich seit 1973 angehöre. Die Berliner Psychologieprofessorin Birgit Rommelspacher rückte die Positionen von islamischen Frauenrechtlerinnen wie Ayan Hirsi Ali, Seyran Ateş und Nezla Kelek in die Nähe des Nationalsozialismus, wo auch schon Frauen ihre rassische Überlegenheit mit dem Einsatz für Gleichstellung von Mann und Frau begründeten, wie sie in der Taz schrieb. An der Gleichsetzung von Islamkritik und Islamophobie gleich Rassismus gleich Antisemitismus gleich Rechtsradikalismus gleich Nationalsozialismus arbeiten in Deutschland viele kleine Brandstifter, und manche, denen der Durchblick fehlt, helfen ihnen dabei, mit dem Ergebnis, dass jetzt auch schon muslimische Feministinnen in die rechte und rassistische Ecke gestellt werden. Besonders beliebt ist es, den Kritikern des Islam mangelnde Liberalität vorzuwerfen. Dabei geht ein wichtiger Unterschied unter. Liberal kann, ja muss man gegenüber Überzeugungen und Lebensformen sein, die sich von den eigenen unterscheiden. Diese Liberalität darf sich aber nicht auf jene erstrecken, die abweichende Überzeugungen und Lebensformen nicht dulden wollen. Der 18-jährige Mordschütze Ayhan Sürücü, der im Februar 2005 in Berlin im Auftrag seiner strenggläubigen türkisch-kurdischen Großfamilie seine 5 Jahre ältere Schwester Hatun Sürücü erschoss, weil sie anders lebte, war streng religiös und Repräsentant einer breiten Meinungsrichtung unter Muslimen. Ist illiberal, wer solche Art von Religion mit einem Unwerturteil versieht, auch wenn sie nicht gleich zu einem Mord führt? Viele Stimmen in den deutschen Medien sind auf jeden Fall mit Begeisterung bereit, den Islamkritikern und mithin großen Teilen des deutschen Bürgertums Illiberalität und Xenophobie vorzuwerfen und verlieren dabei das Gefühl für die Risiken zahlreicher Formen des Islam. Diese Auswüchse offenbarte auch die durch Birgit Rommelspachers Taz-Artikel ausgelöste Diskussion. Der um sein Leben bangende dänische Zeichner Kurt Westergaard hatte nach der Welle der Gewalttätigkeiten, die seine Karikaturen in der islamischen Welt ausgelöst hatten, zunächst Schwierigkeiten, seine Mohammed-Karikaturen in Europa überhaupt nachdrucken zu lassen. Er lebt unter Polizeischutz und war wiederholt Ziel von Attentatsversuchen. Besonders provozierend auf die islamischen Fanatiker wirkte offenbar der Umstand, dass die Karikaturen den Propheten Mohammed und den islamischen Glauben unmittelbar mit Gewalt in Verbindung bringen. Gegen diesen Zusammenhang protestierten und protestieren jene, die das Nachdenken darüber tabuisieren wollen. Dabei ist der Zusammenhang zwischen Gewalt und Islam seit dessen Geburtsstunde völlig offenkundig. Der Prophet Mohammed begann unmittelbar nach seinen Offenbarungen mit der gewaltsamen Ausbreitung des Islam, der Tötung und Vertreibung Andersgläubiger. Das Christentum dagegen überstand 350 Jahre Verfolgung und Unterdrückung, ehe es von Kaiser Konstantin als Religion anerkannt wurde. 1000 Jahre lang war die Geschichte des Islam von der gewaltsamen Eroberung christlicher Staaten begleitet, nur kurzzeitig unterbrochen durch die militärisch letztlich erfolglose Gegenbewegung der Kreuzzüge. Im Grunde hat der Islam bis heute ein belastetes Verhältnis zur abendländischen Moderne. Das wirtschaftliche und zivilisatorische Zurückfallen der islamischen Welt seit Beginn der Neuzeit hat bei den islamischen Führungsschichten zu einer narzisstischen Kränkung geführt. Der, wie es Naipaul in seinem Buch »Eine islamische Reise« literarischen Ausdruck verliehen hat. Die relative Ferne der arabischen Welt von der abendländischen Kultur zeigt sich schon daran, dass von Beginn des Islam bis heute weniger Bücher ins Arabische übersetzt wurden, als heute in einem Jahr ins Spanische übersetzt werden. Auch dass der höchste Wolkenkratzer der Welt mittlerweile ölfinanziert im Wüstensand und nicht in New York steht, kann da nur für sehr naive Gemüter ein Trost sein. Wolfgang Gunther Lerch bemerkt dazu, Zitat, als eine selbstbewusste Religion, die sich zudem als das Ende und der Abschluss der monotheistischen Offenbarung versteht, muss es der Islam als eine Art Skandalon empfinden, dass er in den vergangenen Jahrhunderten so in Rückstand geraten ist. Das Aufholen und die eigenständige Gestaltung der Moderne werden ihn in kommenden Jahrzehnten in Atem halten. Der Ausgang der umfassenden Gärung, die den Islam zwischen Marokko und den indonesischen Inseln erfasst hat, ist offen, wobei gegenwärtig die islamistischen Kräfte in der Oberhand sind. Zitat Ende. Diese umfassende Gärung spiegelt sich in einer einzigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 1. November 2009. Seite 7, Samiras Brief. Wie ein türkisches Mädchen von ihrer Familie mit Gewalt an Bildung und Integration gehindert wird. Seite 8, die EKD-Vorsitzende Margot Kessmann verweist auf die Unterschiede zum Islam. Verhältnis zur Gewalt, demokratisch-freiheitlicher Staat, Verhältnis Männer und Frauen. Bei gemeinsamen Gebeten mit Muslimen falle jedes Mal Jesus Christus heraus. Seite 9. Ein Hamburger Hassprediger widerruft. Seite 11. Kommentar Flammen des Terrors. Die klerikalen Vordenker der internationalen Islamistenbewegung bekennen sich inzwischen offen zu ihrem langfristigen Ziel, der Errichtung eines weltweiten Kalifats. Seite 13. In Iran gibt es keine Wahrheit. Dass das starke Wachstum einer muslimischen Minderheit in Europa Besorgnisse hervorruft, muss wahrhaftig nicht mit Fremdenhass erklärt werden.